Platz in der Wirtschaft im Eck, immer ein Vollstorfer ein. Bis gegen 12 senkt der Wirt tüchtig ein, dann wird das Taschengeld spärlich. Vorigen Sonntag nun brachte der Wirt Runde um Runde herein. Bis gegen 2 Uhr der ganze Verein fragte Herr Wirtag und ehrlich. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel winken? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel winken? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Winken, Winken, wer hat so viel Winken?